Es gibt Tage, an denen würde ich mich rächen, wenn ich's könnte oder sie einfach ignorieren. Es gibt Tage, da fühle ich mich so vergessen, wenn die Leere sich aufdrängt, wie der Geschmack von Schalenbier. Dann kommst du herein und die Schatten verblassen. Zum Glück. Gibt's ja Menschen wie dich. Menschen wie dich. Es gibt Nächte, klaglos ertrage, auch wenn ich die meiste Zeit nicht schlafen kann. Dann schaue ich zu dir und es ist keine Frage, mir die Kraft, den Tag anzugehen. Dann siehst du mich an und die Schatten verblassen. Zum Glück gibt's ja Menschen wie dich. Menschen wie dich. Menschen wie dich.